Am 12. November, an dem die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas den dritten gesamtnationalen Kampf führten, hielten auch die Auslandskoreaner in ca. 40 Städten von mehr als 10 Ländern wie den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada, Australien und Japan gleichzeitig die Kundgebungen ab und führten die Solidaritätsaktionen für den Rücktritt der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye durch. In den bedeutenden Städten der USA wie Washington, New York und Philadelphia fanden die Demonstrationen der USA-Koreaner und der südkoreanischen Studenten statt. Die in Los Angeles lebenden Koreaner demonstrierten vor dem südkoreanischen Generalkonsulat und auf der Straße in der Umgebung, wobei die Bürgerinitiative, die in den USA und Kanada lebenden Koreaner, die den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung verlangen, die Hauptrolle spielten. Die Mitglieder des Vereins der in Japan lebenden Südkoreaner für Demokratie und Vereinigung, des Südkoreanischen Jugendverbandes in Japan, der Südkoreanischen Demokratischen Frauengesellschaft in Japan und des Südkoreanischen Studentenrates in Japan veranstalteten in mehreren japanischen Städten wie Tokio, Osaka und Kobe Kundgebungen und Demonstrationen. Auf den Plätzen in Berlin, Deutschland und Paris, Frankreich fanden die Kundgebungen der in Deutschland und Frankreich lebenden Koreaner und der in diesen Ländern studierenden südkoreanischen Studenten für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung statt.